Weil Sarah Klein auch da sein wird. Wer hat dir das gesagt? Angelika Rossetti. Heute Morgen. Im Sportclub. Ich hab's gerade erst beim Frühstück gehört. Ich hab sie übrigens seit 12 Jahren nicht mehr gesehen. Wie du willst. Entweder du bleibst zu Hause bei mir, oder du gehst alleine und triffst dich mit deiner großen Liebe. Ruth. Rossetti ist der Privatsekretär des Chefs. Tschüss. Er saß da, mit dem stummen Hörer in der Hand. Er drückte die Gegensprechanlage und hörte über die Leitung Marlenas Stimme. Ich glaube schon. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ich erinnere mich undeutlich. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer er ist, Diplom-Ingenieur. Er verlangt Geheimakten von mir. Benimmt sich, als ob er im Büro zu befehlen hätte. Wenn Sie selber mal... Felix ging ins Vorzimmer und starrte die Sekretärin an. Marlena schlug eine Hand vor den Mund und legte den Hörer auf. Wer bin ich, Marlena? Der Chef.